Die Teilnehmer des Landesmassensportwettkampfes zwischen den Bezirken 2017 legten am 6. Oktober an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenkopf und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.